Vorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Bezirksausschuss der Nationalen Front der DDR rufen die Berliner Werktätigen zur Kampfdemonstration anlässlich des 69. Jahrestages der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg zur Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde auf. Mit diesem Aufruf wurde am 17. Januar die Bevölkerung Berlins auf die Straße gerufen. Aber nicht alle, die gekommen waren, im Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu demonstrieren, erreichten den Kundgebungsort. Sie landeten in Polizeigewahrsam und zum Teil in Rummelsburg Haftanstalt. Was sie dorthin brachte, warum viele von ihnen wieder draußen sind, die Mehrzahl jedoch in Westdeutschland, weshalb einige immer noch sitzen und neue hinzukommen, damit beschäftigen wir uns in der heutigen Sendung von Radio Glasnost. Kriminalisiert werden sollen. Solche Kontrollen, bis jetzt ca. 600, sind auch Provokationen und die gehen natürlich weiter. Etwa 30 Bürger sind beispielsweise vorübergehend in Untersuchungshaft genommen worden und das zum Teil unter recht fadenscheinigen Vorwänden. Personenkontrollen finden ständig statt, an allen öffentlichen Plätzen, U- und S-Bahn-Stationen ist Polizei mit Mannschaftswagen aufgefahren. Und damit ist es schon recht positiv ausgedrückt, wenn ich von einer nervösen Grundstimmung spreche. Bereits vorhin hat im Übrigen die erste größere Anti-IWF-Aktion hier in West-Berlin stattgefunden, von den West-Berliner Umweltgruppen. Ein Trauerzug für den tropischen Regenwald und die Aktion Schnellimbiss gegen Fast-Food-Konzerne wie McDonald's oder Wimpy, die durch ihre Politik Hunger und Naturzerstörung produzieren. Morgen beginnt der Gegenkongress und am Sonntag wird es in diesem Rahmen eine Großdemonstration geben. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Freunde und Genossen, jedes Jahr im Januar demonstrieren wir zu Hunderttausenden hierher an die Gedenkstätte der Sozialisten, um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg zu ehren. Wir verneigen uns vor ihrem höchsten Einsatz für Arbeit, Brot und Völkerfrieden. Wir bekennen uns mit Stolz zu ihrem revolutionären Erbe. Dem Karl Liebknecht haben wir es geschworen. Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. 200.000 Menschen lauschten auf der Kundgebung diesen Worten von Egon Krenz. Als er sie sprach, war schon klar, dass mehr als 100 Kundgebungsteilnehmer nicht mehr dazu kommen sollten, Rosa Luxemburg symbolisch die Hand zu reichen. Die Offiziellen empfanden es als Geschmacklosigkeit, dass sie mit eigenen Transparenten auftreten wollten, um das Vermächtnis der deutschen Kommunisten zu gedenken. Es handelte sich dabei unter anderem um den Satz Rosa Luxemburgs: Freiheit ist immer nur Freiheit des Andersdenkenden. Sie wurden von Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit in Gewahrsam genommen. Ein Großteil von ihnen wurde in die Haftanstalt Rummelsburg verbracht. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Paragraph 217.1 Zusammenrottung musste dafür herhalten. Noch Mitte letzter Woche war unklar, wie viele Leute genau festgenommen worden waren und wer von ihnen in Rummelsburg einsaß. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass der größte Teil von ihnen schon früher Ausreiseanträge gestellt hatte. Aber man muss noch einmal festhalten, dass sie am 17. Januar nicht für ein Ausreisebegehren demonstriert hatten, zumindest nicht auf ihren Plakaten. Dass sich Ausreisewillige unter den Demonstranten befanden, führte zu einem unterschiedlichen Umgehen der staatlichen Organe mit den Inhaftierten. Die Ausreisewilligen wurden bald in den Westen gebracht und diejenigen, die nicht ausreisen wollten, behielt man im Knast. Diese Tatsache nötigten auch die Basisgruppen, sich mit dem Konflikt zwischen denjenigen, die in der DDR für Veränderungen eintreten, und denjenigen, die daran nicht mehr glauben, auseinanderzusetzen. Doch dazu später mehr. Gegen die Festnahmen regte sich sofort landesweiter Protest. Man sah in diesem harten, staatlichen Vorgehen eine neue, oder wie einige es formulierten, ganz alte Qualität. Als eine der ersten wandte sich die Umweltbibliothek, von der mehrere Mitglieder inhaftiert worden waren, an die Öffentlichkeit. Erklärung der Umweltbibliothek Berlin. In Zusammenhang mit der staatsoffiziellen Kundgebung zu Ehren von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 17. Januar in Berlin wurden 5 Mitarbeiter der Umweltbibliothek festgenommen. Sie wollten mit eigenen Plakaten mit Rosa Luxemburg-Zitaten an der Kundgebung teilnehmen. Gegen Till Böttcher, Andreas Kalk und Bernd Schlegel ist inzwischen ein Ermittlungsverfahren nach § 217.1 aufgenommen und Haftbefehl erlassen worden. Ebenfalls wegen Beteiligung an der Demonstration und in Sachen § 217.1 in Haft sind unsere Freunde aus der Friedensbewegung Vera Wollenberger, Herbert Mislitz und Stefan Kraftschick. Gegen Stefan Kraftschick wird zusätzlich wegen § 214.1 ermittelt. Wir protestieren gegen die Verhaftung unserer Mitarbeiter und Freunde, die im Rahmen der verfassungsmäßig garantierten Demonstrationsfreiheit an der Kundgebung teilnahmen. Eine Anklage unter absurder Konstruktion, wie schon einmal im Zusammenhang mit der Umweltbibliothek geschehen ist, werden wir uns nicht gefallen lassen. Wenn die DDR im internationalen Dialog als glaubwürdiger Partner akzeptiert werden will, wird das nur unter der Bedingung möglich sein, dass die Rechtsordnung im Inneren europäischen Normen angepasst wird. Noch besser freilich und angemessener wäre eine Diktatur des Proletariats nach Rosa Luxemburgs Vorstellung. Eine von Arbeitern selbst geleitete und kontrollierte Rätedemokratie und volle Versammlungs-, Rede- und Pressefreiheit. Wir bitten alle, die mit uns in der Empörung über das neuerliche Vorgehen der Behörden übereinstimmen, um ihre Hilfe. Hier werden Weichen für die Innenpolitik der DDR in den nächsten Jahren gestellt. Wenn ihr uns helft, helft ihr euch selbst. Aus vielen Städten wurden Solidaritätsbekundungen und Spenden nach Berlin geschickt. Es waren nicht nur kirchliche Gruppen, die sich für die Inhaftierten engagierten. Und das vor allem für diejenigen, die in der DDR bleiben wollten. Denn es bestand und besteht immer noch die Gefahr, dass ihnen ebenfalls eine Ausreise nahegelegt wird. So zum Beispiel die Gruppe Die Kellerkinder, die einen umfangreichen Forderungskatalog aufgestellt hat und ihn in Form eines offenen Briefes an Erich Honecker abgeschickt hat. Sie verstehen ihren Brief als Diskussionsgrundlage für einen Gesetzentwurf zur Verabschiedung unseres gesellschaftlichen Notstandes. Es solidarisierten sich auch Mitglieder des Greifswaldener Kirchenkreises ausdrücklich mit Vera Wollenberger, Bert Schlegel, Stefan Kraftschick, Andreas Kalk, Till Böttcher und Herbert Mislitz und forderten die sofortige Freilassung der Inhaftierten. Sie traten darüber hinaus auch für eine andere Art der Auseinandersetzung zwischen Staat und Basisgruppen ein. Die soll in einer umfassenden und wahrheitsgemäßen Information in den Massenmedien der DDR und in einem umfassenden Dialog zwischen Staat und Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen liegen. Eine entscheidende Rolle in den Auseinandersetzungen der letzten Woche wurde der Leitung der evangelischen Kirche übertragen. Sie war gefordert, die Vermittlung zu übernehmen. In ersten Gesprächen mit Staatssekretär Kalb wurde den Vertretern der Kirche erklärt, dass das Auftreten bei der Demonstration von langer Hand geplant worden sei. Und das Ganze unter ferngesteuerter Einmischung aus West-Berlin. Als Beweis diente das Westfernsehen, das die Demonstration filmen wollte. Unmissverständlich wurde die Kirche aufgefordert, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen, um weiteren Schaden zu vermeiden, was immer das heißen mag. Die Anerkennung des Staates und seiner Gesetze gelte auch für die Kirche. Bei einem Gottesdienst am Mittwoch erklärte dann Konsistorialpräsident Stolpe der Versammlung das Verhältnis der Kirche zu den Inhaftierten. Was ich am 10. Dezember in der Gethsemane-Kirche schon gesagt habe, die Kirche hat mehrfach, sowohl allgemein auch als ganz konkret, zum Ausdruck gebracht, dass das Eintreten für die Menschenrechte eine ganz unmittelbare, mit dem Auftrag der Kirche zusammenhängende Aufgabe ist. Und wir meinen das nicht nur als eine theoretische Aufgabenstellung, die man irgendwo mal aufschreibt und dann zur Tagesordnung übergeht, sondern wir meinen sie als eine konkrete Aufgabe, wie man im eigenen Land damit helfen muss, für die gesamten Verhältnisse, um sie zu verbessern, und eine konkrete Aufgabe, wie man für einzelne Menschen in der Bedrängnis helfen muss. Ich verstehe es so, dass auch das Eintreten für diejenigen, die jetzt in Haft sind, aus welchen Motiven und mit welchen Begründungen auch immer heraus, dass das Eintreten für sie auch eine Konkretisierung der Mitverantwortung für die Menschenrechte ist. Diese Haltung wurde einen Tag später in einer Erklärung des Bischofs der Evangelischen Landeskirche in Berlin-Brandenburg, Dr. Fork, übernommen. Erklärung des Bischofs der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg. Erstens. Die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg tritt für die Freilassung aller Inhaftierten ein, die im Zusammenhang mit der Demonstration am 17.01.1988 in Untersuchungshaft sind. Zweitens. Rechtsanwalt Professor Dr. Vogel wurde von der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg beauftragt, für die betroffenen Personen, die einen Ausbürgerungsantrag gestellt haben, besondere Bemühungen zur Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR einzuleiten. Drittens. Die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg bemüht sich in besonderer Weise um die Inhaftierten, die in der DDR bleiben wollen. Sie bittet dringend um schnellen Kontakt der auch von ihr beauftragten Anwälte Schnur und Messier zu den Inhaftierten. Außerdem bemüht sich der Bischof um eine Besuchserlaubnis bei diesen Inhaftierten. Viertens. Die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg wird gemeinsam mit dem Bund die Staatsorgane darum bitten, das Gespräch um den Streit verschiedener Meinungen in der Gesellschaft und um die Problematik von Ausbürgerungsanträgen grundsätzlich und konkret fortzusetzen. Einen weiteren Tag später, am Freitagabend, stand dann der Bund der Evangelischen Kirchen der DDR hinter dieser Erklärung. Man plädierte nicht nur für die Entlassung der Inhaftierten, sondern auch dafür, die grundsätzlichen Probleme dieses Konfliktes zu lösen. Denn es hat ein Gespräch gegeben, das der Landesbischof Leich mit Vertretern der Regierung geführt hat, bei dem er noch einmal erinnert hat daran, dass seit längerem Sachfragen anstehen, die zwischen Staat und Kirche verhandelt werden sollen. Sie haben das vorhin auch in dem Vermerk gehört, und dass im Rahmen dieser nötigen, klärenden Gespräche auch zwei wichtige Punkte fällig sind, die im Grunde auch sich aus den Tagen hier ergeben haben. Die Frage nämlich, wie können in diesem Lande unterschiedliche Meinungen ausgetragen werden, friedlich ausgetragen werden, eine Kultur des Streites im Inland auch entwickelt werden, und wie kann es zu humanen, durchschaubaren, klaren Regelungen kommen gegenüber Menschen, die sich nun einmal endgültig entschlossen haben, dieses Land zu verlassen. Das ist ein Thema, über das gesprochen werden muss und bei dem im Grunde die gesamte Gesellschaft berührt ist. Das wird nicht besser, wenn man es verdrängt. Ja, das ist mal wieder typisch Radio 100. Das Band war nicht richtig gelöscht. Ich hoffe, man hat Konsistorialpräsident Stolpe trotzdem verstanden. Es war Franz de Bühl mit dem richtigen Titel, mit der Funktion, die diese Platte auch hatte, Pause. Wie nun mit den Ausreisewilligen umzugehen ist, ist jedoch nicht nur ein Problem staatlicher Stellen. Auch für die Gruppen der Friedensumwelt- und Menschenrechtsbewegung ist es nicht leicht, ein klares Verhältnis zu ihnen zu formulieren. Dass der Status eines Antragstellers auch eine unterschiedliche Motivation für die Teilnahme an Demonstrationen bedeutet, dies wurde in der letzten Woche nicht nur zwischen den Zeilen und den Untertönen deutlich. Doch zunächst beleuchten wir einmal die Position der Gruppe Staatsbürgerrechte. Diese unabhängige Gruppe hat sich erst vor kurzem gegründet und setzt sich vorrangig für die Interessen der Ausreisewilligen ein. Was ist passiert? Schweigen, Unsicherheiten in Berlin, Verhaftung, wieso? Es ist was Normales und das ist das Tragische. Wie oft hier hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, nur eben nicht im kirchlichen Bereich. Die Arbeitsgruppe Staatsbürgerschaftsrecht. Noch waren und sind die Aufgaben, Funktionen, die Arbeitsweise der Gruppe nicht klar. Der Dialog zu anderen Basisgruppen ist und war am Anfang. Dennoch begann sich diese Arbeitsgruppe zu bewegen. Wohin, es ist deutlich, ihr Ziel ist weg, Wechsel des Wohnsitzes in die BRD. Laut Verfassung ein Menschenrecht. Da ist der Knackpunkt. Es ist ein Recht, was eingefordert wird, um drüben woanders zu leben. Dennoch ist es ein Recht. Das Paradoxe hierbei ist, lange Wartezeiten, ewiges Beantragen oder eingesperrt werden, um eine Art von Freisein zu leben. Das geht auf die Dauer nicht. Die Arbeitsgruppe reißt eine Problematik an, die durch die Geheimpraxis der Übersiedlung eine Menge Zündstoff beinhaltet. Die 36 inhaftierten Antragsteller sprechen in gewissem Sinn für ca. 80.000 Menschen und das ist eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit. Was ist noch passiert? Geschmacklos, ohne Geschmack oder eher bitter. Mündige Menschen wollen den Dialog, den Meinungsstreit um Ideen und Probleme um Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Barrow, Habermann. Das ist nicht erst seit zwei Jahren so. Es wird der wahre Dialog eingefordert. Er findet keine klaren, durchsichtigen Formen. Warum? Ist es so neu, dass Leute sich auf den Arsch setzen, Selbststudium und so weiter, und dann hart dialogisieren, können SED-Mitglieder nicht erkennen, in welcher Art und Weise sie bei einem Dialog profitieren? Anscheinend bleibt es vorerst beim Einfordern des Rechtes auf Meinungsfreiheit. Es ist abzuwarten, wann ein vernünftiger Weg angestrebt und gegangen wird für alle Seiten, um die garantierte Meinungsfreiheit auch in Äußerungsfreiheit und Handlungsfreiheit umzusetzen, ohne Bittermandeln zu spüren. Es ist sichtbar, solange das nicht passiert, bleibt die Situation wie eine Kerze ohne Docht. Die fünf anderen und Stefan Kraftschick stehen für 20.000 Menschen. Diese wollen nicht nur helle, frisch getünchte Häuser, sondern auch menschliche Helligkeit. Ja, das ist keine dadaistische Sendung, sondern das ist immer noch die Technik von Radio 100, die offensichtlich nicht so richtig klappt, wenn es darum geht, Bänder zu löschen. Die Gruppe Staatsbürgerrechte hat also eine klare Zielvorgabe. Für andere Basisgruppen birgt dies nicht unerhebliche Probleme. Zumal ihnen von staatlicher Seite aus vorgeworfen wird, die Teilnahme an der Demonstration mit eigenen Plakaten sei von langer Hand geplant worden. Dies ist eine Auffassung, die von den betroffenen Gruppierungen in keinster Weise geteilt wird. Was die Demonstration für sie bedeutete und welchen Charakter sie hatte, darüber führten Mitglieder der verschiedenen Berliner Basisgruppen letzte Woche eine Diskussion, aus der wir Auszüge veröffentlichen. Für mich wäre jetzt so ein bisschen die Frage, dass wir uns nochmal klar werden, was war eigentlich genau der Unterschied zu Zion gegenüber dieser Sache, die jetzt am Sonntag passiert ist. die Probleme vor ein paar Wochen in der Zionskirche passierten in kirchlichen Räumen, während jetzt doch eine Besonderheit darin besteht, dass die Arbeitsgruppe Staatsbürgerschaftsrecht zu einer Demonstration oder zu einer Beteiligung an einer Demonstration im gesellschaftlichen Bereich aufgerufen hat. Das ist für mich also schon eine Besonderheit, aus den kirchlichen Räumen herauszutreten und an so einer Sache teilzunehmen. Allerdings gab es keinen Konsens innerhalb der Gruppen oder unter den Gruppen. Und auch in den Gruppen wurde das nicht diskutiert. Also so, dass eigentlich eine Teilnahme derjenigen, die dort sich daran beteiligt haben, aus den Gruppen doch in Eigenverantwortung geschehen ist. Für mich macht das nochmal deutlich, dass Einzelne eine besondere Meinung, ein Autonomierecht haben, um an so einer Sache teilzunehmen, wenn sie sich mit dieser Thematik, Rosa Luxemburg, auseinandersetzen. Also da sehe ich auch einen Punkt der Mündigkeit. Wenn ich mich mündig fühle, zu bestimmten Inhalten in diesem Land etwas zu sagen, dann kann ich dieses tun. Die sich beteiligt haben aus den Gruppen in Eigenverantwortung, die sind dort hingegangen, um eigentlich ihre Hoffnung Ausdruck zu geben, dass so ein Sozialismus im Sinne von Rosa Luxemburg in der DDR verwirklicht wird. Während die andere Gruppierung wahrscheinlich oder denke ich die Motivation hatte, dorthin zu gehen, um zu dokumentieren, dass sie an so eine Verwirklichung hier nicht mehr glaubt. Denn sie hat ja schon ihren Ausreiseantrag in der Tasche. Ja. Du meinst die Arbeitsgruppe Staatsbürgerrecht? Ja, es da zwei unterschiedliche Motivierungen gab. Obwohl man sagen muss, dass ich, also unsere Gruppe, die Initiative, denkt eigentlich oder glaubt, dass jeder natürlich das Recht hat, zu dieser Demonstration zu gehen, auch die Ausreise. Aber wichtig wäre vielleicht noch dazu zu sagen, dass diese neue Bewegungsform aus der Kirche ausführen, für den Staat eine ungewohnte Bewegungsform ist und von da aus vielleicht doch zum Teil zu erklären ist, die Überreaktion, die hier passiert. Ich kann also immer schlecht verstehen, gerade in den letzten Wochen und Monaten, wieso die DDR sich immer wieder in Negativschlagzeilen bringt. Gerade der Presse. Ich hätte mir also vorstellen können, wenn an diesem Tag keine Festnahmen, keine Verhaftung erfolgt wäre, dass die Sache sehr glimpflich, sehr ruhig und ohne große Medienwirksamkeit zu Ende gebracht worden wäre. Das hätte aber vorausgesetzt, dass danach so Gespräche mit den Leuten ablaufen müssten. Oder zumindest das Dialogangebot besteht ja immer wieder von kirchlichen Gruppen, zumindest über die Themen zu reden. Ja, sicherlich. Das ist eine Voraussetzung des Dialogs, dass man verschiedene Auffassungen der Entwicklung des Landes gesprächsoffen ist, denn Rosa Luxemburg oder Sozialismusvorstellungen sind ja keine festen statischen Symbole. Das ist ja auch so die Auffassung, die von der Staatsführung und Parteiführung immer wieder manifestiert oder auch verlautbar gemacht werden. Das heißt natürlich, dass man darüber reden, diskutieren muss, können muss, sich austauschen können muss darüber und das natürlich nicht nur mit Strafmandaten oder Strafprozessen beantwortet werden kann. Ich meine nochmal für die Kirche von unten, wenn wir das betrachten, dass es ganz wichtig wäre, dass die Leute so schnell wie möglich in die DDR entlassen werden, also die hier bleiben wollen, denn diese wollen sich aktiv auseinandersetzen. Also das war so, ist meine Erfahrung mit Herbert und mit Vera, und mit denen aus der Umweltbibliothek, dass die also hier bleiben wollen und sich aktiv mit diesen Sachen auseinandersetzen wollen und hier keine Benutzung von irgendwelchen Sachen eine Rolle spielen. Also das ist so mein Standpunkt und ich kann eigentlich nur mir wünschen, sodass das ziemlich bald ein Signal passiert wird. Ja, ich denke auch, dass es wichtig wäre, diesen Dialog zu fördern, denn ich denke, dass wir in diesem Land andere Probleme haben und wichtige Probleme haben, die zu lösen sind, als diesen Kleinkrieg, der momentan abläuft, der ja doch schon relativ lange immer wieder hochkommt und dass die Lösung der Probleme damit immer wieder vor uns hergeschoben werden. Was Umweltfragen heißt, was innere Rechtssicherheit heißt, was die Möglichkeit heißt, dass sich Leute auch wirklich wohlfühlen können, auch hier leben können und Lebensmöglichkeiten haben. Weil ich aber sagen würde, dass das Thema Ausreise, was ja wirklich seit 20 Jahren als so eine Art Tabuthema doch über diese Gesellschaft und in dieser Gesellschaft ist, dass das ruhig und sachlich thematisiert werden sollte, langsam. Ja, das wäre eine Aufgabe nochmal, wie ihr so dazu steht. Die Initiative setzt sich ja für Menschenrechte ein und da wäre ja also nochmal wichtig, überhaupt einen Ortswechsel oder so, wie ihr das seht, in den Zusammenhang. Es ist also für mich jetzt klar und ein sehr schwieriges Problem. Also die Initiative steht natürlich dazu, dass auch die Wahl des Wohnungsortes ein Recht ist. Also ein Grundrecht hat jeder, auch das Land zu verlassen, was garantiert werden müsste oder garantiert sein müsste. Das ist mir sehr schwer für mich jetzt, mich für dieses Recht so vehement einzusetzen, wie für Veränderungen hier in der DDR, also die Einhaltung der Menschenrechte hier. Weil, also mich hatte zum Beispiel sehr viel gekostet, hier zu bleiben. Also Erschwernis in der Arbeit, dass ich nirgendwo hinfahren darf und dass mein Sohn nicht und so weiter. Also diese ganzen Probleme, die auch andere haben, die für diese Einhaltung der Menschenrechte in der DDR sich einsetzen. Und das möchte ich nicht riskieren für jemanden, der bereit ist, das Land zu verlassen. Da schmeißt eine Frau einen schönen hohen Bogen, das allerheiligste Parteibuch hin. Das ist für sie der große Wurf gewesen, doch leider ist sie noch nicht Rentnerin. Auf einmal sitzt sie zwischen allen Stühlen, sodass sie schnellstens ihren Job verliert. Das ist nicht gut, weil nämlich die Genossen in ihrer Akte ein bisschen Dreck geschmiert. Das geht so lange gut, solange das gut geht, solange du dich an die Regeln hältst. Doch wenn du fällig bist, dann bist du fällig, weil du dann meistens auf die Schnauze fällst. Du liegst so lange drauf, solange du drauf liegst, bis du dich selber auf die Füße stellst. Oder so ein Typ mit seinen 18 Jahren, der sucht eine Arbeit, die ihm Laune macht. Da kann er höchstwahrscheinlich lange suchen, denn schließlich will er nicht auf Friedenswacht. Da zeigt man ihm im allerschönsten Frieden, drohend über ihm der Hammer hängt. Und unter unbetäubten Trennungsschmerzen hat er sich aus dem Vaterland gerenkt. Das geht so lange gut, solange das gut geht, solange du dich an die Regeln hältst. Doch wenn du fällig bist, dann bist du fällig, weil du dann meistens auf die Schnauze fällst. Du liegst so lange drauf, solange du drauf liegst, bis du dich selber auf die Füße stellst. Oder so ein Kirchenpop in Amt und Würden lebt sich mit seiner Frau an Eherand. Und um sich selber letztlich treu zu bleiben, zerhauen sie Gott sei Dank das Eheband. Dann muss er den Talar an den Nagel hängen und über sieben Brücken stiften gehen. Der hohe Himmelsfürst kriegt nasse Augen, wie die auf Erden hier sein Wort verdrehen. Das geht so lange gut, solange das gut geht, solange du dich an die Regeln hältst. Doch wenn du fällig bist, dann bist du fällig, weil du dann meistens auf die Schnauze fällst. Du liegst so lange drauf, solange du drauf liegst, bis du dich selber auf die Füße stellst. Oder so ein Sängerlein wie ich zum Beispiel hab wie ein Dackel jahrelang gebellt, bis ich aufs heikle Thema mit der Macht kam, da haben sie mich dann erstmal kalt gestellt. Natürlich bin ich daran schließlich selbst schuld, hätte ich mein Psalm durchs Blümchen doch gespuckt. Ich weiß, das sehen die Herren seit jeher gerne, man kann ja stehen, aber leicht geduckt. Das geht so lange gut, solange das gut geht, solange du dich an die Regeln hältst. Doch wenn du fällig bist, dann bist du fällig, weil du dann meistens auf die Schnauze fällst. Du liegst so lange drauf, solange du drauf liegst, bis du dich selber auf die Füße stellst. Stefan Kraftschick, es geht so lange gut, solange das gut geht, Doch wenn du fällig bist, dann bist du fällig. Das sagt eigentlich schon alles. Von den Ausreisewilligen ist, soweit wir das wissen, der größte Teil schon letzte Woche in die BRD transportiert worden. Von denen, die explizit in die DDR entlassen werden wollen, ist lediglich Herbert Mieslitz seit Freitag wieder auf freiem Fuß. Die übrigen, Vera Wollenberger, Bert Schlegel, Andreas Kalk, Till Böttcher und Stefan Kraftschick, sind weiterhin in Haft. Hatte man Stefan Kraftschick nach seiner Festnahme schon des Straftatbestandes krimineller Handlungen bezichtigt, so kam heute noch ein neues Ermittlungsverfahren hinzu. Man verdächtigt ihn landesverräterischer Beziehungen. Zur Demonstration am 17. Januar wollte er unter anderem, um auf das Berufsverbot aufmerksam zu machen, mit dem er seit 1985 belegt wird. Sinnigerweise bekam er dieses Berufsverbot aufgrund eines Zitates von Rosa Luxemburg. Und ich fing dann an, also sehr ungehobelt, mich also hier zu heftigen Tabuthemen zu äußern, Reisefreiheit, Presse und so, und unter anderem ein Luxemburg-Zitat zur russischen Revolution, wo diese Verbürokratisierung der jungen Sowjetunion schon sehr genau beschrieben wurde und analysiert wurde. Und da fing es dann an, also da, das konnten die Kulturbonzen hier in diesem Land nicht mehr verstehen. Da wurden mir also Delegationen in die Konzerte geschickt von Parteihochschulen und also beschimpft, dass ich also wieder Mörder von Rosa Luxemburg wäre und so. Also total irrationale Reaktionen, nachdem man ihnen ihre Heiligtümer beschmutzt hat, sozusagen. Ne? Als wenn man irgendeinem Priester auf den Altar scheißt, so ungefähr haben die sich verhalten, ne? Das war eine alte Aufnahme von Stefan Kraftschick. Stefan Kraftschick ist in den letzten 2 Jahren alleine und auch zusammen mit seiner Frau Freier Klier auf kirchlichen Veranstaltungen aufgetreten. Insgesamt 80.000 Leute haben ihre Auftritte besucht. Freier Klier wurde heute ebenfalls unter dem Verdacht des Landesverrats verhaftet. Sie hatte sich in den letzten Tagen für die Freilassung ihres Mannes eingesetzt. 21.01.88. Appell an alle Künstler und Schriftsteller in der Bundesrepublik Deutschland. Am 17. Januar wurde der DDR-Liedermacher Stefan Kraftschick in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung verhaftet. Er befand sich auf dem Weg zu einem Gedenkmarsch für Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, um dort unabhängig von anderen und mit einem eigenen Transparent den Weg nach Friedrichsfelde anzutreten. Die Teilnahme am Gedenkmarsch hatte für Stefan Kraftschick eine zutiefst persönliche Bedeutung. Denn neben Bertolt Brecht ist es vor allem Rosa Luxemburg, der sich der Künstler besonders zuordnet, besonders verbunden fühlt. Ihren Ansatz, Mahner gegen die gesellschaftliche Ungerechtigkeit zu sein, auf dem Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft, hat sich Stefan Kraftschick bereits vor Jahren zu eigen gemacht. Ihre Unbestechlichkeit und menschliche Wärme sind ihm ermutigend nah. Als ihm 1985 das Berufsverbot erteilt wurde, hatte er, und das verübelte man ihm, seit Monaten ein längeres Zitat Rosa Luxemburgs über sozialistische Demokratie in seinen Konzerten verlesen. Die Teilnahme am Gedenkmarsch für Rosa Luxemburg mit einem Transparent, auf dem gegen Berufsverbot in der DDR stand, war für den Liedermacher Stefan Kraftschick die persönliche Erfüllung ihres Vermächtnisses. Sollten bittere Mahnung sein in einem Land, in dem Berufsverbote und nicht nur künstlerische noch immer an der Tagesordnung sind. Die Verhaftung eines der bedeutendsten und sensibelsten Künstler unseres Landes mit der unfassbaren Begründung einer Zusammenrottung stellt für uns und für viele Menschen in der DDR ein erschütterndes Zeugnis dar, wie kritische und unbequeme Künstler kriminalisiert und damit endlich mundtot gemacht werden sollen. Wir fordern deshalb von der Regierung der DDR die sofortige Freilassung des Liedermachers Stefan Kraftschick. Wir wenden uns darüber hinaus an alle Schriftsteller der Bundesrepublik, sich für die unverzügliche Freilassung von Stefan Kraftschick einzusetzen. Wir appellieren an die Künstler der BRD, nicht in der DDR aufzutreten, solange der Liedermacher Stefan Kraftschick in einer Haftanstalt verwahrt wird. Und wir bitten besonders Günter Kunert, Rainer Kunze, Wolf Biermann und Erich Löst, ihr, die ihr dieses Land kennt, setzt euch verstärkt für die Freilassung von Stefan Krawczyk ein. Helft uns, damit nicht völlige Nacht über uns hereinbricht. Unterzeichne, Freya Klier, Theaterregisseurin, Freunde und Anhänger seiner Lieder aus der ganzen DDR. Als Reaktion auf diesen Appell von Freya Klier schrieben westdeutsche Künstlerinnen und Künstler einen offenen Brief an Erich Honecker. Dort heißt es: Gerade die Friedens- und Menschenrechtsgruppen, gerade auch ein Liedermacher wie Stefan Krawczyk, setzen mit ihrer Arbeit eine Tradition im Sinne von Rosa Luxemburg fort. Die Künstler, unter ihnen Ulla Meinecke, Rio Reiser, Barbara Sukowa und Margarete von Trotter, fordern die sofortige Freilassung der Inhaftierten sowie die Aufhebung des Berufsverbotes gegen Stefan Krawczyk. Auch Wolf Biermann hat sich heute dazu geäußert und gegen die Inhaftierung protestiert. Für Freya heißt der nächste Titel von Stefan Krawczyk an seine Frau. Mir wird so kühl, wenn einer seinen Hut nimmt und über Nacht in andere Gräser beißt. Wer hat denn schon sein letztes Hemd versoffen, dass er sagen kann, ich bin am Ende? Wer hat denn schon sein letztes Hemd versoffen, dass er sagen kann, ich bin am Ende? So viele, die ihre Segel streichen mit einer Farbe, die nach Abfall stinkt. Wem wurden schon die Flügel abgebrochen, dass er sich treiben lassen muss vom Wind? Wem wurden schon die Flügel abgebrochen, dass er sich treiben lassen muss vom Wind? Wir krallen unsere Hände ineinander und werden still, wenn wir im Nebel gehen. Wer weiß denn schon, bevor der Nebel aufsteigt, was kommen wird, wenn wir nicht überstehen? Wer weiß denn schon, bevor der Nebel aufsteigt, was kommen wird, wir nicht überstehen? Mit Stefan Krawczyk sitzt zum ersten Mal seit 7 Jahren wieder ein Liedermacher und Autor in Haft. Einst mit dem Solistenhauptpreis des nationalen Chansonwettbewerbs dekoriert, ist er seit längerem aus dem offiziellen Kulturschaffen der DDR verbannt. Während sich die Kirche öffentlich für seine Freilassung einsetzt, halten sich viele Künstler und Schriftsteller eher bedeckt, formulieren eine andere Sichtweise der Dinge. Hans Eckhard Wenzel, ebenfalls Liedermacher und Schriftsteller, Mitglied des Schriftstellerverbandes, sagt, wie er die Verhaftung einschätzt. Also ich bin ganz rigoros gegen solche Formen. Leute, die sich versuchen, zu artikulieren und zu Problemen Stellung zu nehmen, dass man die mit Festnahmen im Grunde versucht aus dem Verkehr zu ziehen. Das sind keine Mittel mehr, die in den 80er Jahren angewandt werden können. Ist nicht das Schlimme, dass sich im Grunde die DDR dadurch auch noch mehr oder weniger Märtyrer produziert, die natürlich irgendwo, sagen wir mal, nicht mehr die Märtyrer aus anderen Zeiten waren. Also das Auftrittsverbot für Stefan Kraftschick, diese Aktion ist mehr oder weniger natürlich eine Wiederholung des Fall Biermann. Es ist nur so, dass eben Kraftschick natürlich aber auch kein Biermann ist. Er ist auch irgendwo natürlich eine Stufe drunter. Ne? Und diese Dinge, die da entstehen, dass sich bestimmte Wertkriterien sowas von rigoros verschieben teilweise in unserem Land. Also Dinge, meinetwegen gibt es unter bestimmten Leuten Auffassungen, wer Gedichte veröffentlicht in den Medien, der ist ein Verräter. Also da werden irgendwo die Medien gleich mit dem Kind aus der Wanne gekippt. Ne? Und diese Verkrustungen passieren so auf beiden Seiten. Und ich glaube, von Perestroika und neuem Denken wirklich ernsthaft spricht, muss man versuchen, diesen Dialog zustande zu kriegen und einfach auch mal lernen zu hören auf die anderen Blicke und die anderen Sorgen, die Leute machen. Also diese ganze Umweltproblematik ist schon ein Riesenproblem in unserem Land. Ja, man kann der Lösung natürlich aber auch näher entgegenstreben. Also der Schriftstellerkongress, den du ja gerade angesprochen hast, hat ja gewisse Zeichen gesetzt. Es ist ja selten vorher in einer derartig offenen Art und Weise über Fragen der staatlichen Zensur gesprochen worden. Zeitgleich liefen die Auseinandersetzungen in der Zionsgemeinde, die auch auf dem Kongress erheblichen Widerspruch hervorgerufen haben. Hermann Kant hat in einem offenen Brief danach der Umweltbibliothek seinen Besuch angekündigt. Die Frage ist, wieso diese Gruppierung, der Schriftstellerverband hat ja einen gewissen Einfluss innerhalb der DDR und auch auf das kulturelle Leben, sich bislang noch nicht dazu geäußert hat. Ja, es ist schwierig. Der Verband ist natürlich sozusagen erstmal eine Sammelorganisation von sehr unterschiedlichen Leuten. Und der Verband kann sich nicht äußern, es können sich immer nur konkrete Leute äußern dazu. Es ist natürlich auch die Frage, wie äußere ich mich zu welchen Fakten, warum, wann, nicht? Also diese ganzen Dinge kommen dazu. Und was ist eine Äußerung an dem Punkt? Es geht, glaube ich, eigentlich vielleicht um eine stille Hilfe. Und die hat manchmal mehr Bedeutung und mehr Folge als Dinge, die so furchtbar an die großen Glocken gehangen werden, die oft dann eigentlich nur die Verhärtung noch auf allen Seiten immer noch vergrößern. Der Schriftstellerverband müsste ja nicht den ganzen Komplex an die große Glocke hängen, aber die evangelische Kirche der DDR wirkt ja auch in den letzten Wochen in einer recht stillen Art und Weise. Und ich denke mir zumindest in dem letzten Konflikt um die Zionsgemeinde auch recht erfolgreich. Und eine ähnliche Funktion könnte der Schriftstellerverband auch einnehmen. Ja, sicher, der Meinung bin ich sehr. Aber ich bin nicht der Verband, ich bin zwar mit drin, aber es ist ja nicht nur dieser Bereich, sondern es ist auch noch das, dass es eine Unmenge von hier im Westen bekannt unter Prenzlauer Berg Lyrikern oder Szenen natürlich von Leuten gibt, die für mich auch unbedingt in den Verband hineingehören, damit nämlich eine gute offene Auseinandersetzung stattfindet und nicht das, was nicht da ist und was geheim ist, immer gleich a priori gut ist, sondern nur aus der Auseinandersetzung was kommen kann. Und Bestrebungen gibt es da auch von jungen Leuten im Verband, also den zu öffnen und einfach andere Leute hineinzuholen. Ja. Er ist ja im Verband, wenn wir jetzt schon vom Verband wie von einer Person reden, ist auch schon recht alt, also in seiner Sozialstruktur. Hans Eckhard Wenzel plädierte für die Öffnung und Verjüngung des Schriftstellerverbandes. Bleibt zu hoffen, dass dies bald Früchte zeigt. Doch inzwischen zieht der Staat die Zügel an. Wegen des Verdachtes landesverräterischer Beziehungen ermitteln die DDR-Behörden nicht nur gegen den Liedermacher Stefan Kraftschick und seine Frau Freya Klier, sondern auch gegen das ehemalige SED-Mitglied Wolfgang Templin, den Kirchenmitarbeiter Ralf Hirsch, die Malerin Bärbel Bohley, Werner Fischer und Regina Templin, das ist die Ehefrau von Wolfgang Templin, die Kinder der beiden beiden hat man kurzerhand ins Heim gesteckt. Heute wurde bekannt, dass in 3 Fällen Schnellverfahren gegen Inhaftierte durchgeführt werden sollen, um noch heute zu einem Urteil zu kommen. Aber gegen wen sich diese Verfahren richten, ist noch nicht bekannt. Wer noch genauere Informationen dazu hat, kann sich an das Kontaktbüro der Evangelischen Kirche wenden. Vertreter von Basisgruppen nehmen hier Informationen im Zusammenhang mit den Festnahmen entgegen. Und das Ganze von 8 bis 24 Uhr unter der Telefonnummer 5592734. Das sage ich jetzt nochmal. 5592734. Als letzten Beitrag bringen wir heute einen Kommentar von Wolfgang Templin zu den Ereignissen des 17. Januar. Er ist schon etwas älter, wir hätten bestimmt gerne einen neuen gehabt, konnten ihn aber komischerweise nicht bekommen. Beim Wort genommen zu den Festnahmen in Ost-Berlin. Am 10. Dezember vergangenen Jahres wurden die neuen Käfige in Rummelsburg eingeweiht. 7 Freunde der Initiative Frieden und Menschenrechte saßen dort Probe. Am letzten Sonntag waren es schon über 100 aus verschiedenen Gruppen, die dorthin gebracht wurden. Sie hatten die Einladung zur Gedenkdemonstration für Luxemburg und Liebknecht ernst genommen. Zu ernst für die hiesigen Vorstellungen von Demokratie und Sozialismus. Rosa Luxemburgs Worte wurden zum Straftatbestand. Solange die Anmaßung unserer Mächtigen fortbesteht, nicht für sich selbst und die eigenen Interessen, sondern für uns alle zu sprechen und das dann auch noch Sozialismus zu nennen, wird Luxemburgs und Liebknechts Erbe eine Provokation bleiben. Solidarität und der Mut zu einem eigenen, selbstbestimmten Leben prägen viele Ereignisse und Aktionen der letzten Zeit. Nicht nur in der Friedensbewegung. Vorladungen, Verhöre und Verhaftungen bewirken immer öfter das Gegenteil des Erhofften. Angst und Gleichgültigkeit werden durch ein Übermaß an Druck eher in ihr Gegenteil verkehrt. Freunde, Nachbarn und selbst Unbeteiligte werden mit Situationen konfrontiert, die sie zum Handeln herausfordern. Erfahrung und das Bewusstsein der eigenen Kraft sind im letzten Jahr gewachsen. Die Regierenden in unserem Land werden immer öfter beim Wort genommen. Wolfgang Templin, Ost-Berlin.